Die Zeitung Dodong Sinmun vom 4. Juni brachte zum 80. Jahrestag des Sieges in der historischen Schlacht von Pochonbo einen Leitartikel mit dem Titel Die Fackel von Pochonbo wird mit der stetsigreichen Geschichte des Zuzhe-Korea unvergänglich bleiben. Darin wurde unterstrichen, die Schlacht von Pochonbo, organisiert und geleitet von Präsidenten Kim Il-sung, sei ein historisches Ereignis gewesen, das den Strom der Geschichte der Heimatlosen in Richtung der Befreiung des Vaterlandes umgelenkt und eine epochale Wende im antijapanischen bewaffneten Kampf eingeleitet habe. Die Schüsse von Pochonbo seien heute durch den feierlichen Donner der H-Bombe von Zuzhe-Korea fortgesetzt worden, der den Imperialismus zum Untergang verurteile und hallen als Feuerwerk der Atommacht im Osten und des Staates mit den entwickeltesten Raketen in Asien wider. Alle Angehörigen der koreanischen Volksarmee und Bürger sollen immer mit der Fackel von Pochonbo im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un für den endgültigen Sieg des koreanischen revolutionären Werkes, der Sache für den Aufbau des starken sozialistischen Staates, energisch kämpfen.